Aus dem Krieg kehrten die Arbeiter mit ihren Gewehren zurück und mit dem Wunsch, eine gerechtere Gesellschaftsordnung ohne Krieg und Ausbeutung zu errichten. Das Bürgertum war eingeschüchtert. Die Republik wurde in den ersten Jahren durch Koalitionen unter sozialdemokratischer Führung regiert. Das allgemeine, freie, gleiche, geheime Wahlrecht für Männer und Frauen wurde eingeführt. Der 8-Stunden-Tag wurde verwirklicht. Die Grundlagen für eine Sozialgesetzgebung wurden gelegt. Betriebsrätegesetz, Urlaubsgesetz, Arbeiterkammergesetz, Verbot der Kinderarbeit, Regelung der Nachtarbeit bei Frauen und Jugendlichen, Abschaffung des Arbeitsbuches, Kollektivvertragsgesetz. Doch die entscheidende wirtschaftliche Macht war beim Bürgertum verblieben. Und so ging auch die politische Macht bald wieder ans Bürgertum über. Nur im Roten Wien konnte die sozialdemokratische Stadtregierung die Macht behaupten, ein großes Wohnbauprogramm durchführen und das Gesundheits- und Bildungswesen reformieren. All diese Projekte wurden ohne Kredite finanziert, nur durch Gemeindesteuern, wobei die höheren Einkommen entsprechend höher besteuert wurden als die niedrigen. Nicht nur die Säuglingssterblichkeit und die Zahl der Tuberkulosekranken war niedriger als im übrigen Österreich, es gab in Wien auch weniger Arbeitslose. Das Bürgertum fürchtete die Revolution. 1922 wurden die Heimwehren gegründet, gefördert von einigen Großgrundbesitzern und Großindustriellen, paramilitärische Organisationen, um das Bürgertum gegen den militanten Marxismus zu schützen. Als Gegenkraft wurde 1923 der Republikanische Schutzbund gegründet, der den Sozialdemokraten nahestand. Für die österreichische Arbeiterinnenschaft war die sogenannte Genfer Sanierung eine schwere Belastung. Um die Inflation zu stoppen und den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Gang zu bringen, nahm die christlich-soziale Regierung einen großen Kredit vom Völkerbund auf. Dafür musste sie strenge Sparmaßnahmen versprechen. Entlassung von Staatsbediensteten, Kürzung von Sozialleistungen und Steuererhöhungen waren die Folge. Die Gewerkschaften bekämpften diese Sanierung auf dem Rücken der Arbeiter und Angestellten. Auch in der Republik ging die Staatsmacht immer wieder mit Waffengewalt gegen Arbeiter und Arbeiterinnen vor. Als 1927 Mitglieder des Frontkämpferbunds, die in eine sozialdemokratische Versammlung geschossen und einen Mann und ein Kind getötet hatten, freigesprochen wurden, antwortete die Arbeiterinnenschaft mit Streiks und Demonstrationen. Der Wiener Justizpalast brannte. Der Polizeipräsident ließ in die Menge schießen und 89 Menschen wurden getötet. 1929 zeigte die Weltwirtschaftskrise, die von den USA ausging, dass die kapitalistische Marktwirtschaft zwar imstande ist, die Produktion unglaublich zu steigern, dass aber wegen der ungleichen Verteilung der Einkommen die Produkte von den Menschen nicht konsumiert werden können. Über Jahrzehnte hatte die arbeitende Bevölkerung der USA ihren Konsum über Kredite finanziert. Das heißt, die Menschen hatten Wohnungen, Kleider, Lebensmittel, Autos, die sie sich mit ihren Löhnen eigentlich nicht leisten konnten, mit Geld gekauft, das sie von anderen, die mehr Geld hatten, als sie brauchten, borgten. Diese hatten ihr Geld aber auf die Bank getragen, um es irgendwann mit Zinsen zurückzubekommen. Als klar wurde, dass diese Kredite nie zurückgezahlt werden konnten, brachen zuerst die Banken zusammen, die diese Kredite gegeben hatten, dann die Unternehmen, die diesen Banken Geld schuldeten. Je mehr Betriebe schlossen, umso mehr Arbeitslose gab es, umso mehr sank die Nachfrage nach Konsumartikeln, was wiederum weitere Unternehmen in den Ruin trieb. Über das internationale Kreditwesen und den Aktienmarkt ergriff die Krise in einer Kettenreaktion auch Europa. Es begann eine Zeit der Massenarbeitslosigkeit und des Massenelends. 1933 waren in Österreich 600.000 Menschen arbeitslos. Ein Großteil davon war ausgesteuert, das heißt, sie bekamen keine Unterstützung mehr. Der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß schaltete 1933 das Parlament aus und regierte ab nun diktatorisch. Er ließ zuerst die Kommunistische Partei und den Republikanischen Schutzbund verbieten, ebenso die NSDAP. Der Angriff auf die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften war nur eine Frage der Zeit. Die Notverordnungen der Regierung beschränkten die Kollektivverträge, senkten die Löhne und Gehälter, verkürzten die Arbeitslosenunterstützungen, verlängerten die Arbeitszeiten und verschlechterten die Arbeitsbedingungen. Die freien Gewerkschaften setzten sich zur Wehr, doch die Arbeitslosigkeit hatte sie geschwächt. Mitglieder des nun illegalen Schutzbunds in Linz setzten sich in den Morgenstunden des 12. Februar 1934 gegen eine Waffensuche zur Wehr. Das löste auch in Wien einen Aufstand der organisierten Arbeiter aus. Doch der Aufstand war schlecht organisiert, die sozialistische Parteizentrale verhielt sich abwartend, der Generalstreik blieb aus. Nach 4 Tagen war der Aufstand von Polizei, Bundesheer und Heimwehren niedergeschlagen. Die Anführer wurden standgerichtlich verurteilt und gehängt. Die freien Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei wurden aufgelöst. Die Regierung errichtete eine Einheitsgewerkschaft, die die Arbeiter und Arbeiterinnen und die Angestellten in den Ständestaat eingliedern sollte. Die freien Gewerkschaften kämpften im Untergrund weiter. 1938 boten die im Untergrund tätigen freien Gewerkschaften dem Bundeskanzler Schuschnigg eine gemeinsame Front gegen den drohenden Anschluss an Hitlerdeutschland an und forderten dafür die Wiederzulassung der Gewerkschaften. Doch der Bundeskanzler zögerte. Als er im März das Angebot annahm, war es zu spät. Die deutschen Truppen marschierten ein, ohne dass sich Österreich zur Wehr setzte.